Sie haben vorher versucht, oder wir haben gehört, eine etwas mathematisch klingende Definition von Glück. Ich möchte von der anderen Seite versuchen und sagen, unglücklich sind wir meistens dann, wenn die Realität nicht unseren Vorstellungen entspricht. Ich hatte den Eindruck, dass Sie Ihre Behandlungen sehr stark darauf ausrichten, die Vorstellungen Ihrer, darf ich sagen, Patienten der Realität anzupassen. Helfen Sie auch umgekehrt Ihren Patienten, die Realität zu bewältigen oder zu ändern? Es fällt mir sehr schwer, auf die Frage zu antworten, denn ich glaube nicht, dass ich das tue, dass ich versuche, meine Patienten an die Realität anzupassen. Ich bin schon Ihrer Meinung, die Patienten leiden an der Wirklichkeit. Aber die Wirklichkeit ist eben eine selbstkonstruierte. Und wenn es gelingt, diese Wirklichkeitskonstruktion, die der Betreffende, wie wir ja alle, jeder einzelne von uns und selbst die höheren Tiere, soweit man das nachprüfen kann, wenn es gelingt, diese Wirklichkeitskonstruktion durch eine weniger leidvolle zu ersetzen, dann hat man eben therapeutischen Erfolg gehabt. Der Betreffende ist dann nicht deswegen besser wirklichkeitsangepasst, als er früher war. Denn sie durch die ganze Psychiatrie zieht sich ja diese philosophische und erkenntnistheoretische und längst nicht mehr haltbare Annahme, dass es eine wirkliche Wirklichkeit gibt, an die die Normalen besser angepasst sind als die Verrückten. Das ist ja ein Standpunkt, der sich seit Kant und seit Hume überhaupt nicht mehr halten lässt. Dagegen laufe ich Sturm, bestimmt. Weitere Fragen? Ich glaube, wir haben die letzten Klarheiten beseitigt. Da vorne ist noch einer. Sie vertreten also im Wesentlichen eine kognitiv orientierte Position. Sie glauben nicht, wie die Psychoanalyse meint, dass die zur Konstruktion der Wirklichkeit die Schritte zur Konstruktion der Wirklichkeit im Einzelnen verloren gegangen sein können und dass es da Konfliktfelder gibt, die, wenn sie angesprochen werden, dann die Schwierigkeiten dann auslösen wieder. Also praktisch, wenn man dem hilft, eine neue Wirklichkeitsdefinition anzunehmen, die angepasster ist, die praktischer ist für ihn, dass das ausreicht. Also das Unbewusste, das Konzept des Unbewussten, also praktisch lehnen sie ganz ab, oder? Großteils. Das Konzept des Unbewussten ist mir als Junganalytiker nur zu gut bekannt. Aber es fehlt mir jeder Nachweis dafür, dass die Erhellung unbewusster Umstände tatsächlich zur Änderung im Jetzt und Hier beitragen kann. Die ganze Auffassung liegt eingebettet in einer wissenschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit, die ehrwürdig zurückgeht bis auf Aristoteles. Wo man eben annimmt, dass die Wahrheit, das Erfassen der wahren Zusammenhänge, die wahren Ursachen, die Einsicht im psychoanalytischen Sinne, das Element des Wandels sei. Und dafür, behaupte ich ganz frech, dafür gibt es meines Erachtens nicht einen einzigen Beweis. Das ist ein Dogma, das wir alle lernen, das wird uns beigebracht in der Ausbildung. Und das ist ein Dogma, das sehr wohl Sinn hat, solange man eben annimmt, dass die Wahrheit, das Erkennen der Wahrheit, die Vernunft als der höchsten Instanz, als die höchste Instanz, wiederum in ihren angestammten, supremen und sublimen Platz innerhalb des Mechanismus des Seelischen und Geistigen versetzen wird. Denn im Aristotelischen bis hinein in unsere Zeit ist ja immer wieder die Auffassung da, dass eben im Falle irrationalen Verhaltens die Vernunft irgendwie verschleiert, beschattet oder verschattet ist oder aus ihrem angestammten Platz verdrängt sei. Und dass durch Einsicht, eben in dem langen Prozess der Einsicht, der durch die Erhellung der unbewussten der ins Unbewusste abgerutschten Ursachen, die Vernunft eben wieder in diesen Platz gehoben und der Mensch daher rational wird. Wie gesagt, ist mir nicht bekannt, dass es dafür irgendeinen praktischen Beweis gibt.